إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم كثيرا. ثم أما بعد، بزوج مخنين ركن هي بارك الله فيكم. Wir machen weiter بإذن تعالى mit dem Unterricht von رياض الصالحين. Und wir sind bei Kapitel 68 بارك الله فيكم. وعن أبي سروعة أو سروعة عقبة ابن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج بنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتني أخبرتني عفوا، ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي. ومعناه: اترك ما تشك فيه، اترك ما تشك فيه. الحمد لله، يهديكم الله صبركم. اترك ما تشك فيه وخذ ما لا تشك فيه. القصة بارك الله فيكم فيها أن عقبة تزوج بنت عبد الله، يهديكم الله سبحانكم. Das hat damit nichts zu tun. Das ist Zeit von Allergie. الحمد لله. إذن عقبة تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتت امرأة وقالت له أنه أنا أرضعتك أنت وهي، وأخوة في ديننا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع أو الرضع ما يحرم من النسب. يعني كيف بالنسب حرام، كذلك بالرضع يصبح حرام. ولهذا شروط: الأول أن يكون الحليب من آدمية، يعني من واحد. اثنين، أن يكون 5 أضعاف أو أكثر. وثلاثة، أن يكون في وقت الرضاع، في وقت أو زمن الرضاع، وهو قبل الفطام تقريبا 2 سنين، يعني يكون 2 سنين. فهذه بارك الله فيكم الأمور الثلاثة التي يشترط فيها. فلما علم عقبة بذلك ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، أنا يعني تزوجت من هذه الامرأة، ولكن قيل، قالوا كيف وقد قيل فتركها. ليش تركها؟ ورعا، لخوفه من الدخول في الحرام. فانتبه لهذا، يرعاك الله. وما بارك الله فيكم بالنسبة للرضاع، شوف الرضاع، الإنسان عنده أصول، فروع، حواشي. أما الأصول فالآباء والأمهات، وأما الفروع فالأبناء والبنات، وأما الحواشي فالأعمام والعمات وأبناء العمام وأبناء العمات وأبناء الخال وأبناء الخالات والأخوة والأخوات. فإذا رضع واحد مع الآخر، مثلا عائلة ألف وعائلة باء، عندها مثلا العائلة ألف بنت واحد، بنت اثنين، وبنت ثلاثة. العائلة الثانية عندها ولد واحد، ولد اثنين، ولد ثلاثة. فإذا رضعت البنت الأولى هذه مع الولد الأول هذا، صار بينهم رضاع، تحرم البنت هذه، تحرم عليه وعلى إخوانه وعلى أصوله وفروعه هو. وكذلك هو يحرم عليها وأصولها وفروعها، جيد؟ يعني صار كأنه واحد من العائلة. أما بنت اثنين تستطيع تتزوج ولد اثنين أو ولد ثلاثة، ونفس الشيء بالنسبة لهذا، يعني كأن تصبح هذه البنت ابنة لهذه العائلة، وهذا الولد ابن لهذه العائلة، وهذا هو الرضاع. ولهذا تنبه يا رعاك الله، الله لك حالك. لا لا، هو تعليق فقط. قلتها لك حالك أبوي؟ لا، عاد أعمل هذا البرنامج حتى لما كنت أتفرج عليه. على شو؟ على هذا نفس الثاني. يعني أعمل فيو تيم فيور. تيم فيور نعم على. أي طيب. أب أب أب أب. فلذلك بارك الله فيكم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك هذا الأمر الذي فيه شك إلى الأمر الذي ما فيه شك. شكيت في أمر اتركه إلى الأمر الذي ما فيه شك، وهذا هو المعنى الذي نتكلم عليه بارك الله فيكم. خير. يبليفت فن أبو سروعة، أودا سروعة، عقبة ابن الحارث رضي الله عنه، Das nachdem er eine Tochter von Abu Ihab ibn Aziz geheiratet hat. Eine Frau zu ihm kam und sagte, sie hätte ihn und die Frau, die er geheiratet hat, einst gestillt. Da antwortete ihr Uqba, ich habe weder gewusst, dass du mich gestillt hast, noch hast du es mir zuvor mitgeteilt. Dann ritt er zu Allahs Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, nach Medina und fragte ihn nach der Bestimmung in dieser Angelegenheit. Worauf Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, erwiderte, wie kannst du jetzt, wo du dir dies gesagt worden ist? So trennte Uqba sich von ihr und sie heiratete einen anderen Mann. Dies ist bei Al-Bukhari überliefert. Al-Hasan ibn Ali Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu sagte, ich habe von Allahs Gesandten sallallahu alaihi wasallam die folgenden Worte im Gedächtnis behalten: Lasse das, was Zweifel in dir weckt und dich beunruhigt, zugunsten dessen, was nicht Zweifel in dir weckt. Das ist bei Tirmidhi überliefert mit anderen Worten. Unterlasse das, woran du zweifelst, und halte dich an das, woran du nicht zweifelst. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Das geht hier um diese Stillen. Und das geht um, in unserer Religion gibt es diese Stillgeschwister oder, werde ich sagen, Milchgeschwister. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Milchgeschwister in unserer Religion. Erstmal, das geht ja, bevor wir über Milchgeschwister sprechen, ich möchte nur, Barakallahu fikum, die Überlieferung von Al-Hasan radhiyallahu anhu erklären. Und zwar, hast du an einer Sache Zweifel, also hast du Zweifel, dass das haram ist, dann unterlasse es. Mach das nicht. Wenn du nicht genau weißt, dass es halal ist, tu es nicht. Und wenn du zwei Angelegenheiten hast und eine hat Zweifel nicht, dann nimm, was ohne Zweifel ist. Was ohne Zweifel ist. Deshalb in unserer Religion, du sollst Gewissheit haben. Aber bei bestimmten Themen, wenn du Zweifel hast, dann unterlasse es. Weil wenn du das machst, dann kann es heißen, dass du Haram begehst. Angenommen jetzt, ich habe, du willst Handel treiben und es gibt dabei etwas, was zweifelhaft ist, dann mach das nicht. Du willst arbeiten und es gibt etwas, was zweifelhaft ist, dann lass es. Lass es lieber, weil wenn du das nicht machst, dann wirst du Haram begehen. Als Beispiel hier, Uqba heiratete eine Frau. Und dann kam eine Frau, die hat ihm gesagt, ich habe euch beide gestillt. Ihr seid Milchgeschwister. Dann hat er gesagt, du hast mir das nicht gesagt. Und dann wollte er fragen. Und das ist wichtig hier. Wenn du zweifelhafte Angelegenheit hast, dann frage Leute des Wissens und nicht, dass du allein handelst. Frage erstmal, vergewissere dich. Dann ist er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Er sagte ihm, o Gesandter Allah, die Sache ist so. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jetzt hast du gewusst, die Leute haben, die Frau hat das gesagt. Zweifelhaft ist das geworden bei dir. Dann hat Uqba diese Frau verlassen. Und später hat diese Frau einen anderen Mann geheiratet. Deshalb, barakallahu fikum, wenn wir etwas Zweifel haben, dann lassen wir oder unterlassen wir für Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema, was sehr interessant ist natürlich, barakallahu fikum. Und zwar, in unserer Religion, wir reden von Usul. Usul. Für eine Person. Usul, eine U. Usul, eine Person, die sind Vater, Mutter und nach oben. Großvater, Großmutter, Urgroßvater, Urgroßmutter. Da reden wir von Furu'. Furu'. Das sind die Kinder einer Person. Kinder nach unten. نقول ندريد نضيف حواشي حواشي درس سنكت دولما حواشي هاي سنكت أزمان رايز إن توستوت يا أو ده فلايش إن كارتوفل دينين داس أخص ودينين داس أخ أيوي بيقولون اللي تبع الدرم دارم أما الحواشي دي زنت دي بغيدة شفستان Onkel, Tante und so und alle ihre Kinder. Usul, das sind sozusagen, was sagen wir Usul? Die Grundlage jetzt für eine Person, deine Usul, was sind deine Usul? Vorväter. Oder Verwandte, longitudinal nach oben. Nein, longitudinal nach oben und unten. Ja, aber definitiv. Vorfahren, Vater, Mutter nach oben. Longitudinal nach oben. Mashallah Ali. Du wirst uns fertig machen, unser Moderator. Furu', das wir nachfahren, das sind Kinder und ihre sage ich Kinder, Enkelkinder und sowas. Hawashi, das sind Verwandtschaft, erster Grad. Und weiter. Das wird Schwester, Bruder und so weiter. Barakallahu fiik. Oder Onkel, Tante. Jetzt pass auf bitte. Das ist wichtig für uns, warum? Dieses Schema ist wichtig für zwei Themen. Erstmal für Rida und dann für Erbrecht. Und drittens für Heirat. Weil in unserer Religion eine Regel existiert, und zwar يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ. Das heißt, was du stillen, was durch Stillen verboten wird, ist das gleiche, was durch Verwandtschaft verboten ist. Was bedeutet das mit anderen Wörtern? Du heiratest eine Frau. Diese Frau sozusagen ist deine Frau geworden. Ihre Kinder, ihre Mütter. Und so, da kannst du sie nicht mehr heiraten. Und das gilt auch für Stillen. Wenn eine Frau gestillt wird von einer Mutter, dann diese Mutter ist ihre Mutter geworden. Die Kinder von der Mutter, Väter von der Mutter, die kann sie nicht mehr heiraten. Ja? Und das ist die Bedeutung hier. Für Milchgeschwister, Milchgeschwister, gibt es drei Bedingungen. A oder 1. Die erste Bedingung ist auf Arabisch ist sehr leicht hier, aber auf Deutsch das ist schwerer. Erstens die Milch muss von Menschen sein. Das heißt, wenn man zum Beispiel dieser Puder, sagt man in Deutsch? Pulver. Pulvermilch holt. Und da gibt man beiden, das ist kein Problem. Oder Ziegenmilch. Ja, richtig, Ziegenmilch. Da bleiben sie. Das muss erstmal von einem Menschen sein. Von einer Frau. Zweitens, Barakallahu fikum, zweitens, das soll ab bitte 5 Stillzeiten sein und diese Babys, die das sind satt, da müssen fünf gesättigte vollkommene Stillzeiten sein. Ab fünf. Drittens, das muss in der Zeit von Arada Stillzeit, ja, in der Zeit vom Stillen. Das bedeutet, bevor man abstellt. Das wird in diesen zwei Jahren. Das sind die drei Bedingungen. Das sind zwei. Wenn eine Frau stillt, normalerweise sind das zwei Jahre. Ja, im Koran steht es. Das ist das Thema jetzt, wer es beiträgt, wenn ich stille. Hat nicht mitbekommen? Sie sagen, du solltest das Spiel gar nicht mitbekommen. Ah, das war wegen dieses kleines Kind, der fünf Jahre ist und der stillt von der. Ach, egal. Warte mal. Aber wir reden über Religion. Nochmal. Milch muss von Menschen sein. Fünfmal. Bitte nicht, dass das Kind einmal saugt. Nein. Muss das Kind. Gesättigte Menge, das bedeutet, die Menge ist eine Stillzeit. Stillmal, Mahlzeit sozusagen. Das muss das. Nicht jetzt zum Beispiel, das Kind nimmt zum Beispiel zwei Minuten, lässt man, das zählt nicht. Deshalb ein. Sage ich jetzt ein, da sagt man Massa und Massatan, ein Schluck, zwei Schlücke sind nicht, und das muss in der Zeit von Milchzeit sein. Jetzt, was passiert, und das wissen viele Leute nicht: Mutter, eine Mutter stellt ihren Sohn und von einer anderen Familie, Mutter Familie A, stellt ein Sohn von, oder eine Tochter, ihren Sohn, und eine Tochter von Familie B. Dieser Sohn und diese Tochter, sie sind Geschwister geworden. Das bedeutet genau wie normal, wie ihr Bruder. Das wird mit anderen Wörtern. Diese Tochter ist dann Tochter von Familie B und A, und dieser Sohn ist Sohn von Familie A und B. Die dürfen nicht heiraten. Die dürfen nicht heiraten. Seine Brüder alle, sie dürfen sie nicht heiraten. Und er darf ihre Schwestern alle nicht heiraten. Aber Tochter 2 und Sohn 3. Tochter 1 und Sohn 4. Sagen 4, 5, Tochter 5. Pass auf bitte. Pass auf. Tochter 2 von Familie B darf Sohn 4 von Familie A heiraten. Und Tochter 5 von Familie A darf Sohn 3 von Familie B heiraten. Weil sie nicht Milchgeschwister sind. Nur der darf nicht und die darf nicht. Was haben wir gesagt? Usul Furu Hawashi. Das heißt, diese Tochter darf nicht Usul und darf nicht Furu von diesem heiraten. Und auch sein Hawashi darf nicht sein Bruder, seine Tochter und so weiter. Und dieser Sohn auch das Gleiche darf nicht. Weil einige Leute denken, die Mutter B auch muss. Nein! Braucht man eine Mutter nur. Eine Mutter. Die Mutter, da nennt man sie Sahibatu al-Halif. Und der Vater nennt man Sahib al-Halif. Jetzt, pass auf, eine Mutter hat eine Tochter gestillt. Später heiratet diese Mutter einen neuen Mann. Dieser Mann darf diese Frau heiraten, eigentlich, weil er nicht Sahib al-Halif war. zur Zeit des, des Stillen, der ist nicht der Vater, der kam später. Und das sind bestimmte Regeln im Islam, natürlich, da muss man lernen. Ich will jetzt nicht detailliert über alles, aber ihr müsst nur das verstehen, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wenn eine Mutter zwei Kinder gestillt hat, fünfmal in der Stillzeit und barakallahu fikum, zum Beispiel Tochter und Sohn, diese sind Brüder geworden. Diese Tochter ist Schwester von aller Kinder der Familie geworden und dieser Sohn ist der Bruder von der ganzen Familie geworden. Aber die nur dürfen nicht heiraten, aber ihre Geschwister dürfen voneinander heiraten. Was ist hier unser Problem? Im Hadith, die Frau kam, sagte ihm, ich habe euch gestillt. Uqba, Ibn al-Harith, und diese Bintu Abi, Ihab Ibn Aziz. Dann als er zwei gehabt hat, dann hat er sie verlassen und er hat barakallahu fik und dann die hat einen anderen Mann geheiratet. Deshalb da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Unterlasse das, was in dir Zweifel, sage ich, vorruft oder hervorrufen kann, so etwas, was nicht bei dir etwas nicht vorrufen kann. Khairan. Von Aisha, radiallahu anha, qalat, kana li Abi Bakr al-Siddiq غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر رضوان الله عليه يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا إني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رواه البخاري الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤديه إلى السيد كل يوم وباقي كسبه يكون للعبد إذن بارك الله فيكم الشاهد من القصة أن هذا أعطاه من أجر الكاهن يعني الكاهن أعطاه لأنه غشه أعطاه فأبو بكر استقاء هذا الأمر ليش؟ لأنه ما أراد أن يدخل في بطنه حرام وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ميت الإنسان يقول إيه الخمر أنا ما شربت خمر إنما أنا بعت خمر وبعدين اشتريت أكل حرم الله ثمنه طيب إذا ما عرف الإنسان ما في مشكلة ويجب أن نميز بين المال المختلط والمال الغير مختلط ولكن هنا من كث لأن أبا بكر ورع رضوان الله عليه بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا فهو لا يفعل مثل هذا الأمر ولكن اليوم أين الورع يا اليوم يا أخي لو أنت مثلا عندك دكان وأتى أحد الناس وقال لك أنا أريد أن أصنع في هذا الدكان خمارة أبيع فيها الخمر ما تعطيه لو عطيته أنت مثلها أنت تعينه على هذا وانتبه لهذا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا نسأل الله العافية والسلام وعن نافع أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500 فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته فقال إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه ورواه البخاري سبحان الله انظروا إلى عدله رضوان الله عليه شو كان يفعل كان عمر يعطي المهاجرين من بيت مال المسلمين 4000 ولابنه عطى 3500 فقيل له ليش قال وأنا اللي هاجرت به وما هاجر لوحده، فذلك ليس هو مثلهم، وهذا من عدله رضوان الله عليه. وفيه أن هذا الأمر الذي نراه اليوم أن الدولة تعطي للناس هذا موجود عندنا من عهد عمر رضوان الله عليه، فلا يتفلسفوا علينا يقولوا هم اخترعوا بالحرف. نعم. وأما الحديث الأخير في هذا الباب عن عطية ابن عروة قال قال الرسول لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، فهذا الحديث عند الترمذي وهو ضعيف، وهو ضعيف ولكن معناه صحيح، المعنى اللي فيه صح، اللي يخاف الله والورع هو اللي يترك الأمر اللي فيه شك حتى ما يقع في الحرام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. عائشة رضوان الله عليها زاكت أبو بكر دي بريكتت مين فاتا أبو بكر الصديق حتى أينن سكلافن دي إيم زانة أين كنفته أبتو ليفان فليكته فون دينن أبو بكر تيرته als er eines Tages etwas gebracht und Abu Bakr davon gegessen hatte, fragte dieser den Sklaven, weißt du, was das gewesen ist? Abu Bakr erwiderte, was ist denn gewesen? Der Sklave antwortete, zur Zeit der Unwissenheit, Jahiliya, vor dem Islam, arbeitete ich für jemanden als Wahrsager, während ich gar nicht wahr zu sagen verstand, sondern jenem Menschen etwas vortäuschte. Als er mir nun begegnete, gab er jene Speise, von der du etwa zu dir genommen hast. Da steckte Abu Bakr die Finger in seinen Mund und erbrach alles, was er im Magen hatte. Das ist bei Bukhari überliefert. Abu Bakr wollte nicht, dass in seinem Bauch etwas haram bleibt. Und das ist von Kahana, von Wahrsagerei. Und das ist, weil Abu Bakr Allah gefürchtet hat und Allah und er war fromm. Das ist nicht wie unsere Zeit. Das ist normalerweise, wenn du an etwas Zweifel hast, dann lass das. Angenommen, du hast einen Laden und jemand kommt zu dir und sagt, ja, ich möchte deinen Laden nicht. Was wirst du drinnen machen? Der sagt dir, ich werde zum Beispiel drinnen machen, ich verkaufe Alkohol. Dann darfst du es geben. Sag mal, ja, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Du darfst es nicht machen. Weil du weißt genau, dass er damit, natürlich speziell jetzt, wenn das in den muslimischen Ländern ist, auch hier, nicht weil man hier ist, sagt man ja, sehr aufpassen, wie es im Zusammenhang. Barakallahu fikum. Schaut mal hier, Abu Bakr, der wollte nicht, dass in seinem Bauch was bleibt. Hätte er das gemacht, auch er hat nicht gewusst, es ist kein Problem. Es ist kein Problem, normalerweise. Aber trotzdem hat Abu Bakr das sozusagen abbrochen. Nafi' erzählte, Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab, Ridwanullah alayhi, dass Umar Ridwanullah alayhi für die ersten der Auswanderer, Muhajirun, 4000 Dirham aus der Kasse von Fay-Beute als Auszahlung festgesetzt hat. Für seinen eigenen Sohn jedoch nur 3500. Als man ihn daraufhin ansprach, dass dieser doch auch zu den Muhajirin gehöre und warum er für ihn eine geringere Summe festgesetzt hatte, erwiderte er, es sei doch sein Vater mit ihm ausgewandert. Womit er sagen wollte, er ist nicht wie jemand, der aus eigenem Antrieb ausgewandert ist. Dieses bei Bukhari überliefert. Das bedeutet, mein Sohn kam zu mir, ich habe ihn mitgenommen und ich habe ihn geholt nach Medina. Das ist nicht wie die anderen, die selber das gemacht haben. Deshalb hat er mir gegeben. Und diese Leute heute, die sagen, schau mal unser Sozialsystem, wir sagen ihnen, dieses Sozialsystem haben wir zur Zeit von Umar ibn al-Khattab, radwallahu alayhi, 4000 Dirham hat jeder bekommen. Von dem Haus des Geldes und vom Feh. Das wird Feh, das war, was die Muslime eigentlich gewonnen haben, ohne dass sie gekämpft haben. Und die haben den Muslimen gegeben und die haben dann später auch einigen, die nicht Muslime waren, sie haben auch davon bekommen. Deshalb diese Leute sagen, ja, Sozialsystem und wir haben entwickelt und sowas. Wir sagen ihnen, wir brauchen nicht viel zu philosophieren, sondern immer ein bisschen in die Geschichte blicken. Wir haben solche Sachen. Wisst ihr auch, dass jedes Kind, der im Islam geboren war, hat sofort von Haus des Geldes der Muslime Geld bekommen? Ja? Ja, ja? Das war zur Zeit von Umar al-Khattab, vom zweiten Khalif. Das bedeutet, 2,5 Jahre nach dem Prophet sallallahu alaihi wasallam starb, gab es sowas bei den Muslimen. Weil sie gerecht waren. Schaut man seine Gerechtigkeit. Sagt, ja, das ist mein Sohn, ich habe ihn mitgebracht. Und deshalb er ist nicht wie die anderen, deshalb bekommt er weniger. Die letzte Überlieferung in diesem Kapitel, Barakallahu fikum, Atiyya ibn Urwa al-Sa'di, sagte, kein Gottesdiener gelangt dahin, zu Gottesfürchtigen zu zählen, bis er von dem ablässt, was keinen Schaden bringt, aus Vorsicht davor etwas zu tun, was Schaden bringt. Das ist bei Tirmidhi, aber diese Überlieferung ist schwach. Barakallahu fikum, sagt machen. Und schwache Überlieferungen, natürlich brauchen wir nicht so, sage ich jetzt, zu erklären. Aber trotzdem, willst du Allah fürchten, dann sollst du alles, was zweifelhaft ist, für Allah subhanahu wa ta'ala unterlassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir, von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Du hast Milchmutter, Milchvater, Sahib al-Halib. Und Milchbruder oder Milchschwester. Und dann diese Sachen, was ich erzählt habe. Brüder und Schwestern, im Internet haben wir Admin im Raum. Na, was ist los jetzt? Warum spielen die mit dem Bild? Ich weiß nicht. Admin, du kannst ein paar Fragen von den Brüdern und Schwestern. Bis dahin. Und dann kann ja. Ja. Das ist für Sie dann Mahram. Bitte nimm Fragen von den Brüdern. Nicht dann keine Fragen mehr. Wir beten jetzt Isha, inshallah. Jetzt gehe ich zu Gebet. Jalla. Gracias.